mein Vöglein, schwebte mir fort, mit flatterndem Flug und süßem Sang, wies es mich, wann ich das weg. Nun schwand es fern mir davon, am besten find ich mir selbst.